stellst du dich so an, Kleines? Glaubst du ernsthaft, es kommt ein besserer Mann vorbei? Liegt es an seinem schrägen Gang? Oder ist der Hals zu lang? Oder sind dir seine Füße zu unförmig? Er wäscht sich, glaube ich, ganz normal, doch sein Geruch ist eine Qual. Aber du wirst niemand finden, der so sensibel ist und süß. Wir müssen ihn nur kurz aufpolieren, da muss etwas geschehen. Sieht nur das schräge Gehirn hier, das Ding mit dem Rentier. Nein, so lassen wir ihn hier nicht weggehen. Wir müssen ihn nur kurz aufpolieren, doch denkt immer daran, mit ein bisschen Liebe geht das Aufpolieren gut voran. Können wir bitte das Thema wechseln, Leute? Wir stecken echt richtig in Schwierigkeiten, versteht ihr? Also ich würde sagen, wie siehst du das, Süße? Ist es, weil er so panisch rennt? Oder weil er hier oben pennt? Oder weil er nur Pipi machen kann im Wald? Was? Kann es sein, dass du verstört bist, weil er so unmännlich blond ist? Oder weil er es nicht zeigt, dass er der Gute ist? Wir müssen ihn nur kurz aufpolieren, die Mängel müssen schnell weg. Jetzt! Sie ist mit einem anderen verlobt, okay? Wir müssen sie also aufpolieren. Das ist doch ein Klacks. Diese Verlobung ist doch eine Tarnung. Und nebenbei, ich sehe keinen Ring. Wir müssen sie also aufpolieren, da ist gar nichts defekt. Der Verlobte muss ganz einfach weg und die Sache läuft perfekt. Vielleicht kannst du ihn nicht ändern, denn eigentlich geht das nicht. Wir sagen nur, die Liebe ist so magisch und so stark. Menschen machen manchmal Sachen, die bescheuert sind. Ein bisschen Liebe tut dann gut. Schon sind sie gut drauf, dann sind sie oben auf. Man muss sie nur manchmal kurz formulieren, wie man das hier versteht. Das ist es doch, worum es geht. Man muss sie nur manchmal kurz aufpolieren, das Wichtigste dabei. Das ist die Liebe, ja, die Liebe, ja, die Liebe, nur liebe sie. Sie! Ja, Liebe, ja, ja, ja. Willst du Anna Christoph zu deinem trollmäßig angetrauten Ehemann nehmen? Warte, was? Ihr seid jetzt gleich verheiratet. Ja!